Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Lastcoin Cast. Oh, scheiße. Philipp lacht. Ich lache immer. Es ist auch peinlich, was du hier abziehst, Sebastian. Das ist schrecklich. Ihr habt keine Ahnung, ihr habt absolut keine Ahnung. Du benimmst dich, als würdest du das erste Mal so ein Programm benutzen. Ja, mach das du. Doch schon bestimmt 2 Jahre auf deinem Laptop aber ist. Ich benutze es halt nicht. Naja, okay. Weil ja gewisse andere Personen das Ding überschneiden. Achso. Ja, bisher war das auch gleichbedeutend mit Qualität, wenn das andere nicht funktioniert. Ja, das wollte ich aber auch gerade sagen. Ich brauch los. Danke, Philipp. Bitte. Es musste mal gesagt werden. Ich kann nicht immer nur... Ja. Du hast ja völlig recht. Ist ja nicht so, dass du das Scheiße, ist das peinlich. Gut. Ja. Das wird ein E3-Cast. Ein E3-Cast? After. E3-Cast. Den davor haben wir ja schon. Den Pri haben wir schon. Das ist der After. Das ist der After. Gut. Wie wollen wir denn anfangen? Wir fangen da an. Das ist ein Newsberg entstanden. Ja. Wollen wir mal die Pressekonferenzen durchgehen oder wollen wir einfach mal so unsere E3-Erlebnisse schildern? Wir können doch einfach mal sagen, auf was wir uns jetzt nach der E3 freuen. Na dann. Dann fangen wir mal das Beste mal an, Markus. Was freust du dich denn? Ich freue mich auf Portal. Das ist eigentlich so das. Das ist so eigentlich das große. Also nicht, dass es jetzt. Nicht, dass es jetzt dieses komische Steam irgendwie auf die PS3 angekündigt haben, weil das verstehst du und so oder nicht. Aber ich freue mich allgemein auf Portal. Weil es. Also ich habe mir so ein bisschen Gameplay angeguckt und was ich da gesehen habe, das. Reizt mich schon extrem, weil die haben ja irgendwie diese Entwicklung von diesem Tap. Ist das Tap? Das ist so ein Indie-Game, wo du mit so Farbe experimentieren konntest. Es hieß nicht Tap, es hieß irgendwie anders. Auf jeden Fall, die haben die Entwickler mitgekauft und die haben jetzt auch solche Elemente drin, wo du halt mit Farbe entweder schneller rennen kannst oder springen kannst, wenn du auf die Farbe drauf kommst. Und ja, ich meine, dann mit diesem Art-Design von Portal zusammen könnte das schon extrem, extrem gut werden. Und das Gameplay hat mich eigentlich alles überzeugt, was ich da bis jetzt gesehen habe. Ja, das stimmt doch. Also auf Portal freue ich mich. Ja, okay. Aber das muss sein, das ist an der wenigen Sachen. Also so viel. Man merkt halt, die Leute, die schneiden können, müssen nicht Geschmack haben. So. Ja, man merkt schon. Nee, es ist an der wenigen Sachen, auf die ich mich jetzt nach der E3 freue, weil die anderen Ankündigungen waren entweder wirklich eine Ankündigung, vor allem bei Microsoft. Das waren halt eher so Demonstrationen von schon angekündigten Sachen, wo die sind so irgendwie. Das ist jetzt nicht irgendwie, hatte keinen irgendwie besonderen Überraschungswert. Und ja, und alles andere, was jetzt angekündigt wurde, was mich hätte überraschen sollen, ja, Donkey Kong. Kann man schon auch mit dazu zählen, Donkey Kong sah recht sauber aus. Hat mir gut gefallen. Ja, ich finde für eine E3-Pressekonferenz war die Microsoft-Konferenz recht enttäuschend. Einfach nur von Überraschungen her. Ja, es hätte halt wirklich irgendwie noch ein. Nichts Tolles dabei. Die hätten halt vielleicht noch irgendwas ankündigen sollen, was halt völlig überraschend gewesen wäre. Hm. Aber. Manchmal, ich sag mal so, die war solide. Ich meine, das mit dem Kinetic oder Kinect. Natal. Haben sie es ein bisschen übertrieben. Und ja, aber es war ja abzusehen, dass sie das. Ja, ne, klar. In dem Sinne. Ja, aber die hätten es nicht so. Die hätten es ein bisschen. Also, ich habe die Sony-Konferenz nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es da war. Okay, und die. Und diese, wie hieß es? Dieses Tech-Demo von dem. Forza. In dem neuen Teil. Vielleicht können wir das noch ein bisschen. Obwohl. Ja, das ist halt auch. Bleibt halt alles noch abzuwarten. Merkwürdig, was das eigentlich ist, weil. Ja. Ob das jetzt ein Forza 4 ist oder so ein Kinect-Ableger von Forza. Ja. Ja. Also, das habe ich nicht so wirklich. Es wurde ja auch kein direkter Name genannt dafür. Ja, das stimmt. War ein bisschen komisch. Nur das Forza-Logo zu sehen und fertig. Ja, fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber, ja, ansonsten. Also, ich freue mich auf Portal. Ich weiß nicht, habt ihr jetzt noch irgendwas? Ich meine Zelda, ja klar. Nee, Zelda. Ich auch, aber ist es jetzt... Ja, erstmal ganz klar, finde ich. Also 3DS wie man den vergessen kann. Schon leistet. Ja, der 3DS, ich meine, das ist halt noch eine Weile hin, sagen wir mal so. Oder? Ja, aber Portal ist, denke ich mal, vielleicht sogar noch länger hin, weil es kommt nicht dieses Jahr und nächstes Jahr kommt es vielleicht. Ja, das stimmt vielleicht auch. Oder ja. Erst im Herbst und oder im Sommer frühestens. Ja. Hm. Ja, der 3DS, der hat ja. Oh ja. Und das ist schon in allen Belangen. Ja. Vor allen Dingen von also vor das sah auch schon recht fertig aus. Vor allen Dingen in Bezug auf die Software, die angekündigt haben. Oh ja. Überzeugt. War das dann alles. Galt das als Release-Titel oder war das allgemeine Ankündigung? Das wurde nicht so richtig gesagt. Nee, das wurde nicht klar. Die haben auch allgemein keinen Release-Titel oder einen Preis. Ja, also ich hatte nur mal von Iwata was gelesen, der hat gesagt, die wollen es definitiv vom Fiskaljahr, also vor dem 31. März 2011 soll das Ding erhältlich sein. Ja, also ich kann auch von mir vorstellen, dass es noch in dem Abrechnungsjahr kommt, weil es halt auch schon recht fertig aussah, was die dort teilweise gezeigt haben. Ja, es ist jetzt die Frage, ob sie es jetzt in Japan vielleicht dieses Jahr schon bringen, ja. Dann Europa oder im Westen dann nächstes Jahr. Ja, das stimmt, okay, und man kann jetzt auch nicht viel Eindruck darüber geben, wie gut die Software, wie gut die Spiele dann schon laufen und so weiter, aber was wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, haben die den DS XL gleichzeitig released auf der ganzen Welt. Ja. Das war, glaube ich, ein weltweit gleichzeitig. Aber ich würde mir nicht zu viel Hoffnung machen, weil der DS XL ist ja mehr so. Ja, das stimmt. Das ist jetzt nicht so diese, vielleicht nicht die. Ja, nee, das stimmt schon, ja, es ist keine. Also, das Worst Case ist vielleicht März, Japan, Reste, oder ja. März, Japan, dann ein, zwei Monate später USA und Europa erst im Herbst. Also, ich denke fast, dass es in Japan noch dieses Jahr sein könnte und dass man halt wirklich im Frühjahr dann Europa und USA macht. Okay. Ja, das ist auch der Worst Case. Ja, aber ich kann mich nicht. Ja, wirklich, ja, ja, klar. Ich würde fast sagen, dass dieses Jahr das Ding nicht mehr rauskommt. Naja. Er hat nur mal gesagt, dass das halt noch. Dass das noch Prototypen sein können, dass sie sich noch. Also vom Design. Kann sich noch. Design ändern. Design, also es kann sich noch ändern, das Design. Und dass die irgendwie. Dass die irgendwie angeblich auf der E3 alle DS-Geräte, DS-3D. Rumliegen hatten, die sie besitzen. Also, die haben irgendwie noch nicht so viel hergestellt von den Dingern. Und wenn es wirklich nur Prototypen sind, ist es auch. Ja, okay, ja. Logisch. Also, kann schon, das Ding ist noch recht. Das kann schon sein, aber okay, so zumindest okay. Sahen die Prototypen jetzt nicht scheiße aus. Nee, ist aber. Ja, die sahen das nicht heißt halt, aus, das muss man halt. Man könnte es halt nicht wirklich bewerten, weil wir hatten nie so ein Ding in der Hand. Das ist halt auch ein. Ja, ich kann nur das wiedergeben, was ich gehört habe. Aber. Naja, klar. Ja, also ja, es gibt halt auch noch nicht so richtig viele Hardware-Spezifikationen. Ja, das stimmt. Ja, okay. Nee, also in die Richtung kann es ja noch unfertig sein. Ich lese jetzt gerade der XL, der wurde in Japan auch früher released, der wurde im November in Japan und dann im Frühjahr kam der in den USA und Europa. Also ich nehme ganz stark an, es wird ähnlich sein. Ja, ich bin fast schon der Meinung, dass es dieses Jahr nicht mehr kommt. In Japan, der DS. Ich würde sogar denken, ja, aber ja, es kann sich natürlich alles noch irgendwie ändern, oder? Obwohl das natürlich jetzt. Deswegen kann man es vielleicht. Ich lasse mich nicht zu solchen Spekulationen hinreißen wie ihr hier. Ja, so wild sind die. So wild und. Ja. Über die Warterei dann irgendwie auch recht nervig ist, wenn die das Ding jetzt schon ankündigen. Und, die haben es auch schon seit März angekündigt. Glaube, durch den Presserelease. Naja, aber März und im nächsten März erscheinen lassen ist doch, glaube ich, nicht so unüblich, oder? Ja. Könnte man schon dann daraufhin schlussfolgern, wenn die jetzt erst, es wurde es erstmal im März angekündigt und dann halt ein Jahr noch fertig entwickeln und dann kommt es raus. Also ich hoffe, dass er im März kommt, aber ich habe halt die Befürchtung, dass er dann nicht in Europa kommt. Ja, wir werden sehen. Ich bin gespannt, was wirklich was die Release-Titel sind und was nicht. Das würde mich halt interessieren irgendwie. Ja, dieses Kid Icarus, denke ich mal, wird Release-Titel sein. Vielleicht sogar das Metal Gear noch mit drin. Metal Gear 3. Die werden Mario Kart mit raushauen. Das ist doch nicht so schön. Ocarina vielleicht noch mit als Release-Titel. Mario Kart sowieso, also. Ja, ich glaube, wir werden, Wir werden es aber sehen. Gegen Ende des Jahres werden wir mehr wissen, glaube ich. Oder? Hm. Ja. So. Ja, ich hatte ja die Sony-Pressekonferenz gesehen in voller Länge. Zu meinem Bedauern, weil Sony. Ich überlege gerade, welche ich gesehen habe. Du hast Nintendo und Microsoft gesehen. Gut. Aber die Sony-Pressekonferenz war für, also für normale Zuschauer war die einfach viel zu langweilig. Und es war im Endeffekt so, ist eigentlich so ein schönes Beispiel, wie man eine Pressekonferenz sinnlos in die Länge zieht. Mit was haben sie es vor allen Dingen in Länge gezogen? Ja, mit zigtausenden Videomontagen von teilweise PSP-Spielen, die schon ewig draußen sind. Oder die haben halt diese Werbekampagne ewig in die Länge gezogen für die neue für die PSP. Dann haben die zum Beispiel die so was Unnötiges angekündigt wie eine Werbekampagne zwischen Sony und Coca-Cola. Was irgendwie kein Schwein interessiert. Da haben die halt am Anfang habt ihr auch recht dieses ganze 3D-Zeug gepusht, dann hat sich Trailer gezeigt, immer für 3D-Spiele, dann Killzone in 3D, dann Filme in 3D. Ja, es hat sich halt irgendwie. Dann hatten die so ein recht großes Move-Segment. Ja, das war ja klar, das. Ja, was aber. Ja, das war in Ordnung. Ja, ich musste natürlich nochmal die PS2 erwähnen. Wie toll die sich verkauft. Immer noch. Ja. Und dann die haben halt diese komische Partnerschaft mit EA, dass die jetzt halt Special Editions von Dead Space und Metal of Honor angekündigt haben. Haben die auch nochmal Demos gezeigt. Weil ich da ehrlich gesagt ein bisschen seltsam fand, dass die. Also die hatten Demos von Dead Space und Metal of Honor gezeigt, allerdings keine von Portal. Also wenn ich schon dieses große Announcement habe. Ja, Portal ist aber dann EA. Dead Space und Medal of Honor sind ja direkt bei EA entwickelt. Portal ist ja EA Partners bloß. Ja, mir geht's nicht darum, dass das für ein Publisher ist, mir geht es nur um Impact. Weil wenn die hier so das groß aufziehen, wir haben Portal 2 und auf irgendwie, weil irgendwie 90% der Spieler heiß drauf sind und die zeigen dann nur so einen kurzen Trailer, da wäre es irgendwie viel interessanter gewesen, wenn die mal so eine richtige kurze Gameplay-Demo gezeigt hätten. Wenn schon der Gabe Newell das stimmt. Und ich glaube, die haben ja dann im Nachhinein haben sie ja dann doch Gameplay gezeigt. Ja, das ist ja mein Problem, dass sie das im Nachhinein kannst du dir das angucken, aber auf der Pressekonferenz zeigen die es nicht. Das war irgendwie dann eine Zeit für, also da hätte man irgendwie besser lösen können. Und dass die am Ende dieses Twisted Metal so groß gehypt haben von David Chaffee und ich habe mir das auch mal angeguckt, fand ich jetzt nicht so. Nee, also das ist so, also das ist irgendwie, ich denke mal, an uns dreien komplett vorbeigegangen, das Spiel. Ja. Also ich habe da jetzt keine Intention, das Spiel zu spielen, ich weiß auch nicht. Das sah ein bisschen aus wie dieses Crash Day, falls sich da jemand erinnert, oder Destruction Derby, halt ein bisschen abgefuckter. Ja, ja. Aber pff, ja Gott, schön, aber. Ja, nee, also dieses und die haben halt wirklich versucht, das Twisted Metal als letztes Spiel der Konferenz nochmal richtig zu hypen und so als riesen Ankündigung. Aber erstmal sah die Demo auch noch ein bisschen unfertig aus und es ist jetzt auch nicht sowas, was ich jetzt noch nie gesehen hätte oder. Was haben die von Infamous gezeigt? Infamous war eigentlich auch eine recht große, also ein bisschen in Anführungsstrichen eine Enttäuschung, weil die haben nur einen kurzen CGI-Trailer gezeigt. Der gar nicht mal so gut eigentlich ankam, weil die halt dieses Hauptcharakterdesign komplett verändert haben. Von den Famous, ja. Ja, ja. Das kam ja nicht so gut an. Ja, aber das stimmt. Da gab es einige, die das bisschen gestört hat. Ja, und so das kann man auch verstehen, ja. Ich habe halt probiert, so ein paar Seitenhiebe auf Microsoft und so auszuteilen, aber. Ja, ich weiß auch nicht, in welche Richtung das gehen soll oder was das eigentlich bewirken soll, weil für mich wirkt das halt, wie gesagt, das wirkt für mich ziemlich unsympathisch, wenn man dann versucht, da irgendwie. Ich meine, nebeneinander leben werden die so und so weit. Microsoft ist jetzt so weit drin im so ein Geschäft, die werden selber aussteigen und die werden auch nicht durch solche blöden Sprüche aussteigen. Ja, ist schon ja klar, dass die nicht durch solche... Das ist nicht schon klar, das ist vielleicht doch ganz ein bisschen erfrischend. Allerdings muss ich sagen, wenn man jetzt mal ein bisschen zurückblickt und in Move und Kinect vergleicht, im Endeffekt, der Hardcore-Spieler hat mehr von Move als von Kinect. Ja, das ist, was ich dir heute schon mal gesagt habe. Ich wollte es halt nur nochmal für einen Podcast. Das ist halt alles noch bei dem ganzen Kinect, Natal, was weiß ich nicht. Okay, man kann sagen, dass es da das iToy vorher gab, aber trotzdem steckt das noch mehr in den Kinderschuhen, finde ich, als das mit dem Move und so weiter. Ja, aber es ist, da steckt in den Kinderschuhen, das ist schon klar, nur ich kann mir aber... Aber du hast ja auch nicht so viel Möglichkeiten mit den also du kannst dieses Kinect nicht auf alte Werte Spielprinzipien. Nee, das stimmt, aber da muss halt was Neues her. Du kannst was Neues. Ich denke, neue Arten oder halt, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, so Taktik-Shooter oder sowas kann ich mir damit super gut vorstellen. Aber das dauert halt wahrscheinlich alles noch seine Zeit, bis sowas kommt. Was? Mit Kinect. Ja, mit Kinect meine ich. So Taktik-Shooter oder sowas. Klar kann man da keinen Killzone spielen, also jeder, der da Killzone spielen will mit dem Ding oder so, mit dem Kinect, ich weiß nicht, dann würde ich mir nur bescheuert vorkommen. Wie soll ich denn da vor dem Fernseher rumhampeln? Das ist doch bekloppt. Ja. Oder ich könnte mir, also was ich dir vorhin gesagt hatte, jetzt mit Kinect vor dem Fernseher im Internet rumsurfen. Ja, na klar, solche sowas sowieso. Wäre vielleicht mal interessant. Auch dadurch die Sprachbefehle, das ist auch recht interessant, wie gut das denn funktioniert und so weiter. Aber das ja, ist also, halt alles abzuwarten. Also ich war vor der E3 jetzt nicht richtig von Move gehypt, bin es immer noch nicht, aber auf jeden Fall hat mich jetzt Sony in Bezug auf Move mehr überzeugt, dass die eine gewisse Hardcore-Spiele ja. Wir haben auch einige Spiele gefallen bei dem Move. Also jetzt von, ich weiß noch nicht, Move reizt mich jetzt wesentlich weniger als also rein vom Konzept her, als jetzt weiter zu erfahren, wie das Kinect sich entwickelt. Also ich habe jetzt absolut keine Intention, mir Move zuzulegen. Also ich wüsste nicht warum. Also das, aber bei Kinect Intention habe ich auch nicht, aber das was bei Kinect da war ich immer noch ein bisschen. Ich würde sagen, wenn ich jetzt die Wahl zwischen Move und Kinect hätte, würde ich jetzt sogar eher auf Move gehen, weil aber ich wüsste nicht, was ich damit machen soll. Ja, aber was willst du denn mit Kinect machen zurzeit? Ein Tier streicheln, ja, was nicht in der Hand hast. Das ist ein anderes Konzept. Das ist Move ist einfach eine Wiimote und ein Nunchuck. Ja, das kann bei Kinect. Swim-Mode. Ja, aber bei Kinect, okay, Kinect kann ich wirklich nur dieses Dance Central. Das würde mich vielleicht interessieren. Und das Children of Aiden oder wie das ja, heißt. Aber ich muss auch die. Ja, aber das ist halt. Ja. Also das Dance Central, das macht bestimmt immer wochenlang Spaß. Und das Children of Aiden, das kann ich mir auch nicht so vorstellen, dass das dann halt so. Aber das Dance Central kann ich mir bei dir auch nicht vorstellen, dass dir das Spaß macht halt, wochenlang. Nee, das ist halt, das ist ein Party-Game, was anderes ist es nicht. Naja, klar. Oder vielleicht nicht mal ein Party-Game, eher so eine. Die haben doch schon. Ja. Ja, also aber ich muss auch sagen, dass ich von dem Move eher überzeugt war, was die so für Spiele gezeigt haben und so. Ich meine, bei mir ist es gar keine Frage, ich werde mir deswegen keine neue PS3 kaufen oder so, aber ich fand das jetzt schon interessanter, was die da noch so gezeigt haben. Und wenn das halt wirklich gut zu spielen ist, Killzone und so weiter, dann warum denn nicht? Also, die Frage ist ja, das würde mich halt mal interessieren, ob sich das vielleicht mit so einem Move-Controller vielleicht besser steuert als mit einem normalen Controller. Ja, das ist aber interessant zu wissen. Das sind so, klar, das muss man dann selber für sich selbst im Prinzip ausprobieren, aber auf jeden Fall fand ich da jetzt die Ankündigung, dass das so unterstützt wird und so weiter, nicht schlecht. Also, hat mich schon überzeugt. Und ich finde halt, dass bei den. Das haben wir auch schon mal geredet, wenn die jetzt Move mit Star Wars Unterstützung bringen. Also bei Star Wars will ich eigentlich. Kinect, ja, wenn jetzt Kinect mit Star Wars bringt, dann will ich eigentlich bei Star Wars schon was in der Hand haben. Weil dafür ist das ja gerade ausgelegt, dass ich da wie so eine Art Lichtschwert in der Hand habe und sonst. Oder weil sonst, wenn ich gar nichts in der Hand habe, was ist das für ein Mist? Ja, es ist halt. Das ist wirklich schwierig. Bei Kinect hast du halt wirklich nichts in der Hand. Und also da auch das ganze Kinect-Himmels-Zeug und so weiter, das kann ich mir wirklich. Ich habe vielleicht viel Fantasie, aber so weit, da komme ich mir eher vor wie in einer Klapsmühle, wenn ich da ein Tier streicheln soll, das gar nicht da ist und ja, so das mich abschleckt und was weiß ich nicht. Ich meine, das können die Schauspieler in der Pressekonferenz gut rüberbringen, aber ob das wirklich Spaß macht, und das Ding ist, bin ja, ich nicht überzeugt. Das ist ja für Kinder gedacht. Ja, na klar, ja, ist für Kinder gedacht. Aber und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so, dass es überhaupt so ein Kind dann... Ja, dass das das hinkriegt, dass es das begreift. Dass es das begreift in dem Sinne. Also, dass es überhaupt das für ein Kind dann motiviert. Ja. Dass sie einfach sagt, nee, da mach ich doch was anderes. Ja, oder ich kaufe mir lieber eine richtige Katze. Aber die haben doch, weil die haben, im Endeffekt haben die Kuscheltiere. Da könntest du, da hast du mehr davon. Ja, also... Ja, ich will ja nicht sagen, aber es reizt mich einfach, das Konzept an Move reizt mich überhaupt nicht. Und ich will auch keinen Shooter mit dem Ding spielen, weil ich habe auf dem Wii schon einen Shooter gespielt und es macht mir keinen Spaß. Also weniger Spaß als mit dem normalen Gamepad. Und selbst wenn das jetzt genauer ist, ich will es einfach nicht. Ich habe keine Lust darauf. Ich spiele Shooter gerne mit dem Gamepad und es stört mich auch absolut nicht. Und ich spiele Shooter auch gerne mit der Maus. Also, ich weiß nicht, ich mag einfach das Konzept nicht und es wirkt für mich einfach auch zu sehr kopiert und ich habe eine Wii und wenn ich ein Spiel spielen will mit der Steuerungsart, dann da gibt es ja genug Wii-Spiele, die das recht gut machen und ich muss jetzt nicht unbedingt Resident Evil 5 nochmal so spielen. Ich fand, der Resident Evil 5 hat sich gut gespielt und ja, also es ist einfach... Ja, das kann ja von mir aus kann das ja gut funktionieren und vielleicht macht das irgendjemandem Spaß, aber mir... Ich habe einfach keinen Anreiz dazu. Ah, okay. Ein Schwertkampfspiel ist vielleicht so eine Sache, wenn es wirklich richtig gut funktioniert. Könntest du mit Datei spielen? Ja, aber da kommt wieder die Sache, dass du nichts wirklich in der Hand. Ja, das ist das mein... Der Schwertkampf, ich weiß nicht, ob ihr die Gameplay-Demo zu Zelda gesehen habt, das war ja auch recht akkurat. Also zumindest gar nicht besonders. Ja, ich habe jedenfalls diese Pressekonferenz gesehen, was er ist. Können wir dann vielleicht nochmal drauf eingehen, dass Zelda auf der Pressekonferenz, das hat er gar nicht hingehauen. Ja, okay, der hat es halt gar nicht hingekriegt, die Control, also mit dem Controller und so weiter. Ja, das ist, irgendwie technische Schwierigkeiten gehabt, aber das ist auch nicht richtig. Ja, es sah auch nicht fertig aus, das stimmt schon. Ich frage mich dann halt, was die für. Also zurzeit sieht das für mich aber so aus, dass die Kinect wirklich nur auf den Casual-Markt pushen und dass die Spiele, die ich bis jetzt gesehen habe, dass die auch mich, ich finde, die sehen alle recht einfach aus. Jetzt wird dieses Star Wars-Spiel als Beispiel, das kann mal ganz kurz vielleicht mal Spaß machen, wenn das dann wie vielleicht mit der Wii-Mode, okay, ich habe eine neue Steuerung, macht Spaß. Und dann nach einer halben bis Stunde, dann ist es irgendwie schon ein bisschen was langweilig, weil... Ja. Vor allem, ich muss ja dann meinen Fernseher höher stellen, wenn das wirklich nur im Stehen zu spielen ist. Ja, naja. Ja. Ja, also bleibt noch lange abzuwarten. Es kommt dann auch... Kommt ein bisschen auf den Preis drauf an, wollte ich gerade sagen, danke Sebastian. Es kommt wirklich auf den Preis drauf an und so weiter. Also bisher hat es mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Es gab irgendwie ein, zwei Spiele, wo ich gesagt habe, die machen Spaß. Aber darunter zähle ich auch das immer dieses Dance Central, wo ich halt aber sagen muss, es ist einfach nicht... Ich glaube, ich werde nicht lange zu solcher Musik tanzen. Zumindest nicht alleine. Mhm. Naja, und da... Ja, und dann... Was vielleicht mal noch interessant wäre die Preisgestaltung von den Spielen. Ja. Wenn die dann Vollpreis sind. Für die Kinect-Spiele, ja. Dann. Ja, das stimmt. Ja, also gut, ich glaube kaum, dass die dann weniger verlangen, dafür ehrlich gesagt. Ja, ich glaube es auch. Ich bin auch irgendwie kaum dafür gewillig, irgendwie Vollpreis für manches zu bezahlen, was die da gezeigt haben. Ja. Auf keinen Fall. Wenn das jetzt in die Richtung gegangen wäre. Pack! Manches so. Ja, aber wenn die einmal Kinectables, dann Kinect Adventures, wenn die sowas dann jetzt irgendwie zusammengepackt hätten. Aber, ja. Naja. Und ich fand es ein bisschen komisch, dass sie halt keinen Preis und keinen richtigen Erscheinungstermin genannt haben. Mhm. Weil das wäre eigentlich der Zeitpunkt gewesen. Mhm, das stimmt. Vor allem, sie haben nur November gesagt halt, naja. Eigentlich hätten sie es doch da schon, wenn sie es schon noch so einen Monat, ja, es war dürfte es eigentlich kein Problem sein, auch einen Tag zu nennen. Naja, Ja. Die hätten jetzt einfach. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt so gut war. Ich meine, grundsätzlich bin ich ja eigentlich dafür, dass die Slim jetzt so quasi mehr oder weniger sofort dann zur Verfügung gestellt haben. Na, jetzt bei uns nicht unbedingt, da in den USA. Aber es wäre mir eigentlich schon irgendwie lieber gewesen, wenn sie gesagt hätten, hier, wir haben hier für 2,99, haben wir im November eine Slim und eine Teiltritt. Ja, das stimmt. Ich denke auch, dass das besser dann... Ja, also für die Verbreitung von Natal wäre es auf jeden Fall besser gewesen, würde ich fast schon behaupten. Ich meine, die werden das Ding sicherlich bundeln, aber die hätten es vielleicht hier besser, die hätten es lieber hier ankündigen sollen. Das ist geil, ah, die haben natürlich so eher ein recht großes Problem damit, dass es Millionen von Spielern gibt, die kein Kinect haben. Ja, naja, klar. Ja. Aber trotzdem, ich glaube schon, wenn die das in einem Bundle verkauft hätten, da hätten viele auch jetzt ein Ding, so ein Kinect bekommen, die sich jetzt trotzdem nur einfach eine Slim kaufen und ihre alte abschieben. Ja. Und da hätten sie wahrscheinlich eine Slim bekommen, obwohl sie es vielleicht gar nicht wollen. Mhm, und das ist also, dann besser. Das kommt dann so ein bisschen auf die Preisgestaltung an, weil. Ja, das ist ja das auch relativ offen. Noch, oder? Weil so ein Bundle kann damit Kinect auch schon mal recht teuer werden. Naja, deswegen, hat er gemeint, 299 mit Kinect drin. Na boah. Ja, also, ich denke schon, dass sie das hätten machen können. Einfach um das Ding zu verbreiten. Ja, glaube ich auch absolut. Also, Die das verbreiten im Prinzip, desto mehr verkaufen sie am Ende auch Spiele. Und wenn sich das gar nicht erst verkauft, das Kinect, wenn sich das nicht wirklich gut verkauft, dann können sie auch ihre Spiele alle in den Hut schieben. Deswegen denke ich, wäre das schon eine Strategie gewesen, die durchaus mal hätte bedenken können. Wie viel kostet jetzt eine Slim? 2,50? Ne, ich glaube mehr. Ich weiß es auch nicht. 2,99? Ich glaube schon. Ja, 2,99 Dollar. Für ja, Dollar. Ja. Ja gut, dann 3,99 mit Kinect. Das wird in die Richtung, wie soll die gehen mit Move. Da haben die also einen Hammerband für 3,99 rausgeworfen. Ja. 399. Es kommt halt darauf an, wie sehr oder was sie mit dem Kinect machen wollen. Ob es halt wirklich eher so eine Testphase ist für die nächste Konsolengeneration, ob sowas überhaupt funktioniert oder nicht. Oder ob sie wirklich Geld verdienen damit wollen. Ja. Weil das ist halt, und daran wird sich dann, das wird man dann am Preis ablesen können. Wenn das Ding jetzt, wenn die es für viel Geld, ich weiß nicht, was sind viel Geld, ich weiß halt nicht wirklich, was das Ding wert ist. Oder ich kann halt immer noch nicht wirklich einschätzen, welchen Preis das Ding eigentlich gerechtfertigt wäre. Also dafür hätte ich vielleicht mal spielen sollen und vielleicht hätte ich auch einfach noch mehr Informationen darüber haben müssen. Ja, das stimmt schon, das ist schwierig. Aber du musst halt, wenn sie wirklich Geld verdienen wollen, dann würde es schon eher in die Richtung gehen, dass sie das recht kostengünstig an den Mann bringen wollen, dann so möglichst viele Spiele zu verkaufen, weil dadurch machen die Konsolen Geld. Ich glaube nicht, also dass die wirklich... Ich glaube, da fährt Sony relativ sicheren Zug, wenn die sagen, ja, wir bieten das Ding mehr oder weniger als Option an. Also du kannst das Killzone immer noch mit dem Controller spielen, aber wenn du willst, kannst du es auch so spielen. Und ja, du das ist ja eigentlich eine recht einfache Art und Weise, dann so eine neue Peripherie einzubauen. Das ist nicht wie so ein Fitboard oder wie Natal, wo du sagst, hier, jetzt gibt es Natal-Spiele und die laufen nur darunter. Ja. Ich meine, das wird Sony teilweise wahrscheinlich auch anbieten mit irgendwelchen Minispielzeugs, aber es ist halt für diese Mainstream-Sachen, es ist halt irgendwie eine Option, wo man sagt, hier, ja, wenn du willst, kannst du so. Ne, die haben ja schon die haben ja schon ein paar Spiele, die nur die nur Move unterstützen, angekündigt. Ja, klar, aber ich meine, die haben jetzt bis jetzt kein großes Spiel angekündigt, oder? Also, ja, die haben dieses Sorcery, was irgendwie. Was ist das? Ja. Dieses Harry Potter-Klon-Spiel. Keine Ahnung, wie wir das sind. Ja, diesen Harry Potter-Klon, der komischerweise recht gehypt wurde. Ja, so, fand ich jetzt nicht unbedingt hässlich. Ich hab mal so einen. Aber ich meine, sie haben jetzt Killzone als Option angeboten, sie haben SOCOM als Option angeboten. Resident Evil kommt es eine Option dafür. Motorstorm, glaube ich, auch. Oder haben die überhaupt Motorstorm offiziell angekündigt, ja, oder? Ja, aber die haben es nicht gezeigt. Little Big Planet haben sie noch. Little Big Planet, aber das ist doch auch bloß eine Option, sofern ich das richtig mitbekommen habe. Also, klar, die werden halt natürlich auch sowas machen, das ist halt... Obwohl, ist Little Big Planet wirklich nur eine Option, bist du dir sicher? Ich bin mir recht sicher, ja. Ich glaube es eigentlich auch. Die haben nämlich Maus- und Tastatursupport drin im Spiel. Mhm. Und du darfst nicht vergessen, du kannst Killzone nicht nur mit Move spielen, du kannst Killzone mit in 3D mit Move spielen. Wow. Overkill. Und wow. Was mir eingefallen ist, als sie die Heavy Rain Steuerung mit Move gezeigt hatten, das ist mir eingefallen, das würde eher auf die 360 passen, Heavy Rain. Weil es ein recht einfache, simple Kommandos, die du geben müsstest. Nicht wenn Heavy Rain durchgespielt hast, weißt du, wie abgefuckt das dann wird mit den Quicktime Events. Ja, aber das könnte. Ja, nee, aber ich meine, das sind meistens offenen... bloß Richtungsanzeigen. Und das könnte nur eigentlich recht gut, weil es sind ja meistens irgendwelche Aktionen, die du wirklich als Spieler im Inneren. Aber so ein Spiel wie Heavy Rain kannst du auf jeden Fall auch mit Kinect steuern. Ja, auf jeden Fall, das Genre passt. Aber da hat mir zum Beispiel, da ist mir eingefallen, dass es irgendwie. Das wollte ich jetzt nicht. Warum sollte ich das jetzt mit Move spielen? Was ist, worum soll das jetzt besser sein? Das hätte mich dann. Das soll dann halt wie mit Maus sein. Also sollte sich dann so ein bisschen mit einer Maus anfühlen. Das ist genauso wie wenn ich ein Adventure auf dem Wii spiele. Das ist nichts anderes. Das soll dann ja der Vorteil sein. Ja, ich hab's nicht so wirklich gesehen. Also, es hat mir nicht ganz. Quicktime-Events, wie stellen die das dann um? Ich konnte mir gerade nicht erklären. Ich hab's nicht gesehen. Du zeigst einfach dann in die Richtung, wo das hin zeigt, oder? Ganz einfach. Hey, hast du es gesehen, oder? Da fuchtelst der übel rum, ey. Ja, ja. Ja, oben. Musst du doch gar nicht. Na, bei den Quicktime-Events, die es da teilweise drinne gab. Also... Ja, es kommt halt darauf an, wer du meinst mit dem Cursor, dass du den Cursor hin und her wanderst, glaube ich aber nicht. Du machst eher einfach bloß... Ich meine, das Ding so, hat eine 3D-Erkennung im Raum und du machst einfach eine Bewegung in die Richtung, wo es hin zeigt. Wenn ich alle nicht gesehen haben, dann macht das jetzt keinen Sinn, darüber zu diskutieren. Wieder? Wenn wir es alle nicht gesehen haben, dann macht es. Ich hab's nicht gesehen. Ja, wenn du jetzt nicht weißt, wie sich das steuert, dann macht es keinen Sinn, groß drüber. Sebastian, der will heute alles abschneiden. Ja. Der will ja lieber reinschneiden. Ja, ja das wissen wir ja. Ja, okay. Das bringt ja jetzt nichts, wenn wir jetzt. Move. Ja, Move. Ja. Dann bring doch die nächste Idee. Ja, so eine Nintendo-Pressekonferenz haben wir zusammengesehen. Die haben wir zusammengesehen, stimmt, da habe ich das mit den Minuten verpasst. Ja, die ging im Endeffekt mit einem großen Knall los, mit Zelda. Zelda! Also die haben direkt mit Zelda eingestiegen? Ja. Die ging aber ja mit so einem Negativ, also das... Also, aber das Gameplay, was sie dann gezeigt haben... Nee, die haben sich da ein bisschen selber... Die haben sich da selber ein Bein gestellt. Da kam halt am Anfang einer raus, hat Zelda vorgestellt, wollte gleich reingehen ins Spiel... Da stand auf immer Gegner vor denen, hat er rumgefurcht und nichts hat hingehauen. Da hat man erstmal gedacht, scheiße, die versagen jetzt ihre Pressekonferenz. Dann wurde es kurz schwarz, dann hast du Miyamoto gesehen, im Video, über den, hat halt gesagt, du machst das falsch, du musst das Schwert so und so halten, halt wie ein richtiges Schwert. Und auf einmal tauchte dann Miyamoto hinter den Typen auf und hat es dann selber gespielt. Aber als dann Miyamoto gespielt hatte, weil er dann im Endeffekt noch mehr Probleme als der Typ vorher. Also die Probleme, die der Typ vorher hatte, waren geskriptet. Ja, die waren halt gestellt, aber die Probleme... Die Miyamoto hatte, die waren halt, ja... Die laden an zu viel WLAN-Aktivität. Ja, zu viel. Wir haben ja irgendwie anscheinend mit zu viel Lichtquellen, WLAN und so Probleme gehabt. Also da stand dann der Miyamoto vor einer Wand, wo so ein paar Käfer rumgekrabbelt sind und der hat da irgendwie... 30 Mal Tropf geschossen und kein getroffen und wurde vielleicht 2 Meter davon wegstand. Am Anfang wollte er es zeigen und dann hat er irgendwie, hast du immer mehr gemerkt, wie er ja nur daneben schießt und selber nicht weiß, wie er es machen soll. Und dann haben sie auch noch sowas mit so einem Käfer gezeigt, der so fliegt und der so Bomben für dich an verschiedene Positionen bringt. Nicht hingehauen, dann ist abgebrochen. Das hat gar nicht hingehauen, das haben sie dann später in einem Video nochmal nachgeschoben. Ja. Und ja. Ja, deshalb war die Zelda-Presse, also die Zelda- Verkündung nicht gerade so. Oder die Demo war nicht gerade so, es war. Auch das Kampfsystem, wo du da meinst, ja, musst es wie ein richtiges Schwert halten und so, das hast du nicht so wirklich gesehen. Ja, das war irgendwie. Das war mehr so ein Gefuchtel nur, weil es halt einfach nicht genau hingehauen hat, wie es sein sollte. Ja, ich hab jetzt nicht so diesen großen Unterschied zu anderen Ja, aber du hast schon, also du hast zumindest gemerkt, wenn du gesehen hast, wie du rumgefuchtelt hast und gesehen hast, auf der Leinwand passiert einfach nichts. Das meinte ich jetzt eher. Ja, ich sag mal so, ich habe mir da nochmal so eine Gameplay-Dings angeguckt und ja, ich bin froh, dass es aussieht wie ein Zelda-Spiel und nicht wie irgendwas, was ich mir irgendwie im schlechtesten Fall erwartet hatte. Weil da waren halt doch irgendwie schon vorhinein so ein paar Gerüchte, dass es halt simplifiziert wird und so weiter. Und das sah eigentlich nicht danach aus. Zumindest das, was ich da gesehen habe, das sah eigentlich aus wie ein Zelda-Spiel. Und ja. Ja, dass die eigentlich sogar, naja, es geht. Also ich finde jetzt sind sie nicht so falsch. Und ja, okay. Ich war grafisch ein bisschen. Ja, das sah noch sehr unfertig, also man hofft's. Ja gut, ich meine, es ist halt wie Spiele. Nee, ich fand es sah aber nicht besser aus als. Also ich fand das sah selbst sogar Wind Waker besser aus, als halt vor kurzem erst. Ja gut, Wind Waker ist halt so eine Sache, weil es halt voll dieser. Es ist halt jetzt irgendwie so ein Mix aus Twilight Princess und Wind Waker und. Ja, aber es ist irgendwie doch schon ein paar Jahre und da können wir sich schon ein bisschen mehr. Weil, es war auch sehr detailarm. Ja, sehr detailarm. Und ich fand die Welt so, also diese Oberwelt. Boden, ja, ich sah halt, was sie gezeigt haben, es war halt recht leer. Ja, es war leer. Und auch wo der mit dem Käfer rumgeflogen ist, das hat mich irgendwie wirklich an sehr alte Spiele erinnert. Weil der war halt irgendwie außerhalb, wenn du da so ein bisschen aus der Arena oder was, wie man es nennen will, aus dem, wo du gerade stehst, rausgeflogen bist, um so eine Bombe zu holen oder so, da war einfach nichts mehr. Das sah einfach aus wie, weiß nicht. Ja, wer weiß, wie lange sie noch brauchen. Oder die haben ja kein Datum genannt, oder? Ja doch, die haben 2011 genannt. Achso, ja, stimmt, ja. Ja, das soll, die sollten sich ja noch bis Ende nächsten Jahres vielleicht Zeit nehmen. Oder bis ja, werden sie sicherlich auch. Weil ich, ja, war nicht so mein Fall. Ja gut, aber unfertige Zelda-Spiele habe ich eigentlich erst gesehen. Nee, aber es ist, hat irgendwie nicht diesen Impact wie sonst eine Zelda-Ankündigung. Fand ich jetzt. Was auch vielleicht daran lag, dass die dafür Spiele angekündigt haben, mit denen nicht viele gerechnet hatten. Also wie Donkey Kong, wie ja, Kirby. Okay, ja. Das neue Kirby, das Donkey Kong-Ding. Ja. Weil die haben halt, es war im Endeffekt, du kannst fast schon sagen, es war fast schon ein recht großer Gegensatz zur Microsoft-Pressekonferenz. Microsoft hat sich total auf die Casual-Schiene gesetzt und Nintendo hatte halt diesen Effekt. Also irgendwie die ganzen Fanboy-Träume befriedigt. Ja, das stimmt. Was die dann mit der 3DS-Software angekündigt und gezeigt haben, dass, und selbst dann nach der Pressekonferenz noch, dass, ja, da hatten viele nicht damit gerechnet. Ja, das stimmt. Und selbst mit den Wii-Spielen, da waren schon... Ja, das ist halt so eine... Die Erwartungshaltung waren halt so gering, dass... Ja, aber dann trotzdem, also dieses DS-Line-Up, das ist schon krank. Ja, das stimmt auch. Es ist halt wirklich auch abzuwarten, was dann alles. Ja, was dann wirklich die Titel davon sind. Ja, das müssen wir, ich brauche alles. Selbst wenn, ich meine, dass ein neues Zelda, ein neues Mario Kart und ein neues Dings kommt, dann das ist mir auch alles klar. Das braucht mir niemand auf dem Blatt schreiben für das Ding. Ich meine, das ist doch logisch irgendwo. Da muss man schon recht sehen. Das ist ja vielleicht eher die. Ja, die bringen neues Handheld raus, das Dartboard und neues. Zelda und Mario und du musst halt einordnen. Die haben erstmal ein Ocarina of Time Remake gebracht, womit gar keiner gerechnet hat. Und dann, das Mario Kart kommt, ist klar, das aber, das ist. Die haben halt irgendwie diese ganzen, was die ganzen Fanboys irgendwie alle seit Jahren schon wollen, haben die irgendwie, ja, die Rufe haben die erhöht, weil in Star Fox 64 ja, Remake. Stimmt. Klar sind so einige Remakes dabei, aber. Ich scheine ja ein sehr gutes Party-Unterstützung zu haben für das Ding. Ja. Und ich will, das haben sie direkt vom DS übernommen. Ich glaube, werden da nicht alle Spiele zum Release kommen, weil das ist ja dann ein kompletter Overkill, wenn da alle kommen. Kann ich ja gar nicht leisten. Kannst du jetzt am Anfang nicht leisten? Ja, es ist. Stimmt schon, aber trotzdem ist es auch irgendwo klar, dass da, wenn die ein neues Handheld ankündigen, dass dann auch ein Zelda und so weiter kommt. Ja, klar schon, aber... Ich meine, ja, das stimmt, du hast recht, dass sie sehr auf ihre Fans eingegangen sind, kann man fast schon sagen. Nicht, wie man sich so... Aber eigentlich müsste es halt auch so sein. Ich meine, ja, klar, eigentlich müsste es so sein, aber die, ist halt nicht... Wenn die Fans das haben wollen, dann warum geben sie es denn nicht einfach? so in Ordnung. Ja, bin ich auch gespannt. Ja, und dann, ja. Auf jeden Fall geht's, ja. Die haben auch das Mickey Mouse Ding angekündigt. Das Mickey Mouse Ding hatten sie auch noch. Was die, was war extrem cool aussah. Ja, es sah cool aus, ja. Auf jeden Fall abgeworfen. Also bei dem Ding, das will ich irgendwie in HD sehen, weil ich persönlich, ich habe mir Gameplay davon angesehen und ich finde es einfach, dass der Wii macht das Spiel irgendwie hässlich einfach. Das stimmt. Das will ich einfach wirklich in einem klaren und sauberen HD. Ja, das würde ich auch gerne HD sehen, obwohl ich sagen muss, auf der Pressekonferenz sah das schon recht gut aus. Zumindest für ein Wii sah das nicht schlecht aus auf der Pressekonferenz. Ja. Ich habe jetzt daraufhin nicht nochmal mir die anderen Videos angeschaut, aber es kann schon sein, dass das auf der Wii dann doch nicht ganz so, ich weiß nicht, schwierig. Ja. Ich bin recht zufrieden. Ja, Donkey Kong sieht aus wie... Wie Donkey Kong? Nee, das sieht aus wie New Super Mario Brothers. Das finde ich gar nicht mal, dass es aussieht wie... Was mich das auch erinnert hat, an das Limbo, weil es waren teilweise diese, wo du bloß die Silhouetten gesehen hast von den zwei, von Donkey Kong. Ja, das ist nicht nur Limbo, das ist ein aktueller Trend in... Ja. Das hast du nämlich irgendwie bei zig 2D-Plattformen zur Zeit, die das stimmt, einfach mit einsetzen. Ja, was halt nur so ein Sinn ist. Ja, was halt nochmal 2 Levels da dabei ist. Das gab es, glaube ich, bei Rayman, oder? Das kann sogar sein. Rayman. Das Rayman ist auch extrem. Oh ja, das sah richtig gut aus. Das war ja noch nicht. Da hast du im Endeffekt dein HD Run. Oh ja, aber das sah richtig gut aus. Also mich hat es voll überzeugt. Ja, mich auch. Also, absolut. Von dem Trailer war ich hin und weg. War das ein Vollpreisspiel oder? Nee, oder? Das will ich nicht. Könnte ich mir. Obwohl, vielleicht haben sie gar nicht. Könnte ich mir aber auch vorstellen. Könnte ich mir schon vorstellen, ja. Und vielleicht so ein 40-Euro-Spiel. Ja, okay, vielleicht nicht ganz Vollpreis, das stimmt, aber trotzdem. Aber, ja, das könnte ich mir halt schon recht gut vorstellen. Rayman. Ja, was gab's noch? Ja, das Kirby, der Stil hat mir jetzt nicht so gefallen, dass das wie auf so Stoff ist, also dass du da wie so ein, ja, das, ich weiß nicht, das erinnert mich immer an Handarbeiten und Nähen. Ja, ich fand das ja mit dem Stoff sogar vielleicht eine recht interessante Idee, allerdings ist der, ich finde... Das hat mich überrascht. Das war eine Idee, aber ich fand halt, also ich bin da nicht so Fan von. Was hast du gesagt? Extrem gut? Ja. Also ich fand, hat mich extrem überrascht und überzeugt. Also ich muss sagen, Kirby kann ich fast schon von meiner Liste streichen. Also das ist mir dann wie so ein. Es kommt mir so wie so ein Pingo-Lollipop-Stil vor. Also ich fand das wirklich Kirby, so. Ich bin immer Kirby-Fan gewesen, aber ich meine, mir hat der Stil einfach mich. Ja. Ich finde zwar, die Idee ist mal was Neues im Prinzip, aber ich finde. Aber mich reicht es nicht vom. Also ich finde es hässlich. Mir gefällt, also. Ja, ist einfach nicht mein Geschmack, muss man sagen. Es ist jetzt nicht, weil das Spiel hässlich ist und so weiter, aber. Das habe ich eigentlich irgendwie völlig vergessen. Also, das war eins der wenigen Sachen, die mich jetzt wirklich extrem überzeugt hat. Und jetzt kommt das auch so ein bisschen. Nochmal extrem in diese Kinder-Kiddie-Phase. Das ist mir einfach wie wirklich so mit dem Vorschlaghammer Disney. Oder ich fand das Spiel gut. Ich fand das Spiel sah. Das war was, eine ganz neue Idee. Hatte viele. Sah sehr erfrischend aus und so weiter. Aber wie gesagt, also ich komme da nicht so richtig ran, wenn ich da überlege, dass du da. Das war mir alles so stoppig und so. Ich weiß nicht, es ist irgendwie komisch, es ist schwer zu erklären, aber es hat mir nicht wirklich gefallen. Ja, das ist irgendwie. Ich finde es fantastisch aus. Ich weiß auch nicht. Weil ich habe die Idee eigentlich noch nicht wirklich gesehen, so in der Art. Ja, die Idee finde ich jetzt ja. Ja, das meine ich ja. Die Idee und das alles ist ja in Ordnung, aber der ganze. Das ist schon alles wieder sehr, sehr kindisch gemacht. Ich will, also teilweise, ich weiß nicht, das ist. Ja. Und es ist auch nicht mehr so wirklich der Kirby-Style, wenn du dann. Ich kann halt nichts mehr in mich reinsaugen und so. Ja. Weißt du? Ich hab da nur noch, im Prinzip bin ich nur ein langer Faden, der irgendwie ja, Fahrtendinge macht, aber ich bin nicht mehr wirklich das Kirby-Vieh, was alles frisst und ja, das ist halt irgendwie, es stört mich schon ein bisschen, aber es war jetzt nicht, es war zumindest gut gestaltet und hatte seine eigenen frischen Ideen, das war jetzt, kann man jetzt deswegen nicht verurteilen. Habt ihr euch mal die Rage-Demo, das Video mal Ja, angeguckt? ich habe mir das angeguckt. Weil das wird ja gerade zur Zeit so ein bisschen gehypt als das bestaussehendste Konsolenspiel, also ist auf der Ach, das 360. würde ich nicht unbedingt Und sagen. Das das fand ich jetzt nicht irgendwie, gesehen. gar nicht so richtig. Ja, das, ich hab's Ich finde, irgendwie. es sieht Ich gut hab's nicht aus, aber. gesehen, dass es angeht, dass es jetzt so gut aussehen soll. Ich glaube, es wird ziemlich gut. Es ist ein guter Shooter, aber ich glaube, es wird jetzt auch nicht irgendwie die Revolution von irgendwas sein. Weil, also das hat irgendwie unrecht großen Hype nach dieser. Es wurde so ein bisschen auch als E3-Gewinner angesehen. Also. Das würde ich jetzt nicht. Ich fand, wenn du so irgendwie Negativpunkte suchen solltest, dann könntest du vielleicht sagen, das Shooting sah für mich ein bisschen wanky aus. Also, es war irgendwie so ein bisschen. Das hat mich ein bisschen an Doom 3 erinnert. Das war ein bisschen. Es hat irgendwie so ein gewisses. Es hat zwar irgendwie einen eigenen Charme, aber es wirkt so ein bisschen. Ein bisschen veraltet. Also ich glaube, wenn du dir das anguckst, wie der schießt, das sieht einfach ein bisschen aus, als ja, ist das auch nicht. Ja, der ganze Stil von dem Spiel ist ein bisschen comichaft. Ja, klar, aber ja, ich finde sie an sich finde ich gut, aber ich würde es nicht sagen, dass es irgendwie sonderlich besser aussieht als irgendwas anderes. Also Ja, ich war ein bisschen überrascht, dass die das so als grafische ja, Referenz angesehen haben. Also, ich hab's auch nicht. Da müssen wir es vielleicht auch nicht in so einem Video sehen, sondern vor sich. ja, das sowieso. Ich finde, grafisch hat mich am meisten Portal überzeugt. Also, Warum? ich weiß auch nicht, der Stil ist irgendwie so geschlossen. Ich finde, es sieht wirklich, ja, sieht irgendwie fantastisch aus. Ja, ich glaube, das Puzzle war nicht schlecht, aber Puzzle ist mir immer noch Grafisch, ist ich immer weiß noch nicht. so überhyped. Ja, das sowieso. Das ist mir Ja. einfach dieses Pseudo, ja. Was sollte was? Das ist einfach der Hype. Ich weiß nicht, das ist. Ich Ja, habe es ich vor finde, kurzem erst es hat es durchgespielt, das verdient. erste, und ich denke nicht, nee. Also Ist jetzt. Rayman, Kirby und Portal sind so, glaube ich, meine drei Top 3, wenn ich das mal irgendwie so sagen soll. Ja. Und Ja. IGN nimmt an, dass das Rayman ein Downloadable-Titel ist. Mal gucken. Also es wurde halt anscheinend noch nicht wirklich gesagt, aber wenn IGN das denkt, die haben doch Ahnung, oder? IGN.com. Ja. Willst du es nicht nochmal sagen? Vielleicht haben es irgendwelche noch nicht verstanden. IGN.com. So, was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwas? Ich hatte vor uns noch was ich sagen wollte. Ich habe es auch, glaube ich, wieder vergessen. Hat Sony denn irgendwas Großes angekündigt? Also was irgendwie noch nicht durchgesickert war? Pudel halt, aber. Die haben dieses Sorcery haben die angekündigt, aber das ist großes. Keine Ahnung. Den 3D-Support für einige Spiele angekündigt, für Gran Turismo. Oh ja, Ja, Gran Turismo kommt am 2. November, oder? haben ja Gran Turismo noch, ja, und aber sonst so richtig großes. Ja, das Twisted Metal kannst du halt dann sagen, das wäre das große Ankündigung von Sony gewesen, aber. Ja, gut, aber. Aber eigentlich gewesen, dann doch noch vielleicht ein bisschen besser als Microsoft, die gar nichts angekündigt hat. Die haben wenigstens Mass Effect 3 Trailer, Ja. so ein Teaser hätten sie zeigen können. Habt Sowas. ihr euch mal das XCOM angesehen? Ja. Ja, ich hatte das XCOM. Fand das so ein bisschen komisch? Nö, ich fand es eigentlich. Ich finde das Gegnerdesign ein bisschen Ich seltsam. fand es ziemlich unfertig, oder? Nö, ich weiß nicht, ich Achso, fand es und ein bisschen komisch, Activision hat ja. GoldenEye angekündigt, wenn so. Ah, oh ja, Oh, GoldenEye, und das den weiß Scheiß ich auch. noch. GoldenEye. Ist ja, Guter Tipp, guter. also, ja. Ich verstehe es ja, wenn die Perfect Dark bringen als Remake, als Download-Titel, so ein bisschen für Hardcore-Fans. Wenn die aber jetzt auf, wenn sich Nintendo auf die Presse kommt, wenn die sich da hinstellen und GoldenEye als. Also die haben erstmal das Original GoldenEye gehypt, was ja für seine Zeit schon richtungsweisend war. Aber wenn die sich dann hinstellen, wir kriegen jetzt Nachfolger zu GoldenEye oder ein Remake sogar. Remake. Ist ein Remake, also. Ja, aber es ist ein seltsames Remake. Das ist nämlich. Ja. Also das ist eine GoldenEye Remake, ein bisschen so inszeniert wie COD. Ja, so sieht es aus. Und wenn die sich dann irgendwie hinstellen, wir haben jetzt hier irgendwie die Shooter-Hoffnung, mit denen das schon ja, neu definiert wird. Und das war einfach. Wenn ich dann das Video sehe, das Ding ist ja, das wird ja nicht von Rare entwickelt. Und. Nee, also so, das sieht einfach schlechter aus, das Spiel. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, das ist halt absolut nicht die Domäne des Wii's. Also. Und wenn dann irgendwie wenn der Wii halt einen grafisch halbwegs anschaubaren Shooter machen will, dann muss es halt so überzeichnet machen. Vielleicht so ein bisschen wie Red Steel oder so. Aber halt so Call of Duty würde mich niemals reizen darauf. Und wenn die jetzt auf den, die haben halt dann noch versucht, 4-Player, Multiplayer zu hypen auf dem Ding, offline. Ja, das ist dann irgendwie doch schon ein bisschen angehaucht. Ja. Also sorry. Ich meine, es ist ja nicht schlecht, dass sie es machen, aber das ist ja. Ja, aber. Wenn es dann irgendwie noch ein paar Verrückte in dem Publikum gibt, die dann irgendwie da extrem abgehen, weil die das Golden Eye ankündigen, dann tut mir es auch leid. Ja, das fand ich jetzt auch nicht so. Also. Ja, ich meine, wenn das Ding jetzt als Downloadable-Titel gewesen wäre für die 360 als Remake, naja, dann hätte ich gesagt, naja, von mir aus. Aber ja, das so, ist jetzt. Halt wie, das wird dann wie so ein. Perfekt. Ja, das ist aber auch nicht, das ist aber nicht für jeden halt. Das nee, das meine ich jetzt. Aber die stellen jetzt das Golden Eye so hin, als wäre das jetzt. Die Revolution. Ja. Gab es vorher noch nie. Oder wir bringen jetzt den richtungsweisenden Shooter neu auf den Wii. Jeder Shooter, jeder, der sich für Ego-Shooter interessiert, muss das gespielt haben. Oh. Ja, stimmt. Ja, nee, danke. Ja. Für den Wii. Ja, das Ding wird doch so untergehen. Ja, auf jeden Fall. Also. Sollte nicht so überraschend sein, ja. Trine 2 haben sie angekündigt. Trine. Hat jemand von euch mal Trine gespielt? Nee. Du? Nee. Auch nicht. Join. Ja. Was haben sie noch? Haben viele. EA hat dieses Battlefield. Medal of Honor gezeigt, was aussieht wie Battlefield. Und Battlefield ist jetzt irgendwie im Vietnam. Ab Herbst. Ab Herbst. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Also für mich wirkt irgendwie diese. Also die hätten das, also ich finde das Medal of Honor, das ist jetzt wieder seiner Zeit hinterher, weil das kommt jetzt irgendwie in die modernen Zeiten, das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt ist aber irgendwie schon der Markt schon ganz schön übersättigt mit solchen Shootern und das Ding sieht jetzt irgendwie, weil das Multiplayer, die haben halt den Multiplayer gezeigt auf der Konferenz. Ja, und der Multiplayer sieht halt aus wie ein Mix aus Modern Warfare 2 und Battlefield Bad Company. Und das sah schlecht aus. Also mir hat es irgendwie gar nicht verbunden. Ja, schlecht sah es ist einfach viel zu ähnlich aus zu den anderen zwei Titeln. Und ich brauche jetzt ehrlich gesagt nicht noch einen dritten Titel neben Bad Company 2 und Modern Warfare, weil aus welchem Grund soll ich denn jetzt noch so ein Mix spielen quasi daraus? Weil es sah wirklich so ein bisschen aus wie mehr so auf diese Perk-Sache von Call of Duty, aber halt auch teilweise mit Fahrzeugen und vom Shooting her oder von die Engine ist ja auch diese Frostbite Engine. Das sah halt ziemlich ähnlich aus zu Battlefield Bad Company 2 rein von der Präsentation und ich sehe da irgendwie einfach gar keinen Platz für das Spiel. Und dann darfst du ja nicht vergessen, die bieten ja, dass dieses Jahr noch ein COD rauskommt. Ja. Also COD. Und das hat mich ehrlich gesagt mehr überzeugt. Also ich meine, das geht zumindest. Ich finde ja recht angenehm, dass das, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich finde recht angenehm, dass die halt wirklich einen Anschein nach versuchen, mehrere Zeitperioden da in dem Spiel zu verarbeiten. Also von Vietnam über irgendwelche Spezialeinsätze in anderen Ländern und so. Aber mich muss auch. Wie reizt sich denn bei den Spielern Multiplayer wirklich? Naja, ich meine, da warte ich mir einfach so die Qualität von Modern Warfare. Oder Modern Warfare 2. Aber willst du jetzt wirklich. Das bleibt halt wirklich abzuwarten. Ich weiß auch nicht, ich habe da irgendwie noch nicht so das gute Gefühl. Ich meine, ich habe Modern Warfare 2 richtig lange gespielt. Ja, und selbst wenn, wollt ihr denn wirklich irgendwie jedes Jahr. Nee, ich brauche. Das meine ich halt. Das stimmt. Besonders schon. Nicht, wenn ich mir da angucke, was die jetzt für die Map Packs verlangen. Und wenn du da. Da bezahlst, da hast du ja dann, wenn du das dir jedes Ding dir gekauft hast von den scheiß Map Packs und ja, das wird dann auch ganz schön teuer und wenn es dann weiter so gehen soll mit den jedes Jahr ein neues COD und so, also ja, könnte ich mir nicht vorstellen, hätte auch keine Lust, das immer wieder auszugeben. Und ich finde es schon so zu teuer. Also ich würde die Spiele halt, COD ist jetzt für mich fast nur noch ausleihen, Singleplayer durchspielen, das war's. Reicht mir vollkommen. Weil, ja, die Singleplayer sind halt auch, selbst Treyarch und Singleplayer, ich meine, bis jetzt Call of Duty 3, das war halt nicht so toll, aber die anderen, der 5er Teil, der war nicht schlecht im Singleplayer, der hatte halt seine Macken, der hatte halt, aber der war jetzt qualitativ, fand ich die nicht unbedingt viel schlechter als die Modern Warfare Teile. Die waren schon auf einem, das war halt meckern auf einem ziemlich hohen Niveau. Und ich erwarte mir eigentlich von dem Singleplayer jetzt nicht unbedingt was Schlechteres. Nee, aber ich wenn ich das nur für einen Singleplayer spielen will. Nee, dann muss ich es mir nicht kaufen, das ist mir auch klar, ja. Weil ich meine, das sind ja auch plus 5, 6 Stunden erlöst. Und dann ja gut, der Chor bei COD, also der Modern Warfare 2 hat schon überzeugt gehabt. Das war jetzt geht. Ich bin ja immer noch ein bisschen enttäuscht, dass sie da nicht Neues rausgebracht haben. Dass sie da keine neuen Maps. Dass sie dafür keine DLCs gebracht haben, fand ich enttäuschend. Und das ist nicht vor allem, wie lange die gebraucht haben, bis die scheiß DLCs überhaupt mal kamen. Bei Modern Warfare müsst ihr vielleicht noch bedenken, dass die dann halt die ganze Zeit da im Clinch mit Activision standen, dass das so ein bisschen zurückgehalten hat. Das stimmt, aber da finde ich bisher immer noch ziemlich komisch, dass sie da nicht geschafft haben, in die Richtung diesen Spec-Ops-Teil noch ein bisschen was Neues nachzuschieben, weil das hätte sich angeboten. Die hatten ja schon so teilweise alte Missionen aus dem ersten Teil recycelt, die du halt einfach zu zweit nochmal spielen konntest und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also da sind auch 2-3 Tage draufgegangen. Dann, Marshall, wie heißt der Activision-Chef Bobby Kotick? Kotick. Ja. Der hat jetzt vor kurzem in so einem Wirtschaftsmagazin wurde der interviewt und der hat gesagt, also die haben den gefragt, was er sich wünschen würde, wenn er einen Wunsch frei hätte. Hm. Und der hat gesagt, er würde sofort COD online veröffentlichen. Und dann, ja, und es war recht geil, weil die haben dann so gefragt, ja, also, der hat das dann so begründet, die Spieler wollen das und dadurch wird ein Spieler ein besseres Spielerlebnis bereitgestellt. Klar, monatlich Geld dafür zu bezahlen, was früher mal einfach selbstverständlich war. Oder selbstverständlich sein sollte. Ich fand das nur geil, weil das wirklich so richtig. Oder ich kann mich schon wünschen, warum sich jemand sowas wünscht. Aber ohne Hand vor Mund, das schon eher so, ja, die Spieler wollen das. Ich würde auch gerne Geld verdienen. Manche wünschen sich da 10 Milliarden und er wünscht sich halt sein COD Online, ja, ist klar. Ja. Ja, ich meine. Klar, ich meine, das ist nicht sympathisch, aber. Im Grunde verleitet er einen riesen Konzern und. Obwohl das natürlich dann nochmal, wenn die jetzt wirklich COD online bringen, was ja vielleicht unvermeidbar ist, in welche Richtung gehen denn dann die Hauptteile? Also bringen die dann nur noch einen Singleplayer, bringen die dann trotzdem noch einen Multiplayer, bringen die jedes Jahr einen COD? Oder sie machen es in die Richtung, dass sie halt sagen, jedes Jahr ein COD und das ist dann immer als Add-on für den COD online Teil, dass du halt die Waffen und das Zeug nur dann hast, wenn du wirklich. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, die machen einfach ein pures. Es ist aber halt die Frage, dann was ist es dann noch gerechtfertigt, dass man in COD produziert? Das muss sich dann irgendwie ändern, weil wenn die nur noch CODs raushauen, da können die nicht mehr. Also wenn der Multiplayer online ist und als separates Spiel auf dem Markt, dann können die halt nicht mehr ihre 6 Stunden Singleplayer-Kampagne vertreten. Das geht dann einfach nicht. Also das. Ja, das ist halt das Problem. Was würde aus dem Multiplayer der normalen Spieler? Weil die werden weiterhin kommen. Das ist halt irgendwie. Wie machen die dann die normalen Spiele? Das ist dann wirklich die. ja. Das ist halt interessant. Oder es wird vielleicht in die Richtung gehen, dass sie die Serie so ausschlachten, dass es irgendwann. Dass sie die Serie tot ist. Ein bisschen sogar wie Tony Hawk. Mhm. Was jetzt vielleicht, was jetzt irgendwie unrealistisch ist. So schnell wird es nicht gehen. Was jetzt das ist. Was jetzt zurzeit unrealistisch erscheint, weil die ja gerade ihre genau 20 Millionen verkauft haben von Modern Warfare 2. Aber. Und vor allem gerade, weil dieses Ego-Shooter-Genre so am Boom ist. Aber im Endeffekt haben sie auch geschafft, Guitar Hero fast im Boden zu rammen. Ich könnte mir immer noch sowas in die Richtung vorstellen, wie sie es halt auch bei WoW teilweise machen, dass dann halt alle eineinhalb Jahr ein Add-on rauskommt, was man im Prinzip braucht. Hm. Und wenn das halt noch eine Singleplayer-Komponente mit dabei ist, in einem gewissen Maß, warum nicht? Nimmt doch jeder gern. Weißt du, in die Richtung, dass sie das halt, das sind dann halt neue Maps und so weiter auf dem Markt, die du halt nur kriegst, wenn du dir auch das neue kaufst, die du dann im Prinzip für das Online gleichzeitig mit freischaltest. Ach, du jetzt als, du jetzt als hier MMO-Experte. Wo ist denn jetzt, also, warum bezahle ich jetzt für Warcraft, für WoW? Ja. Und, also, ich meine, im Endeffekt ist es ja dann so, als wenn ich für CS 1.6 bezahlen würde. Ja. Ja, es ist halt. Also, es läuft ja immer. Bei Warcraft bezahlst du dafür, dass es halt immer neue Inhalte dazukommen. Kostenlos. Bei Warcraft musst du einfach so sehen, die haben da ein Spiel reingebaut, wenn du da die ganzen Missionen und was die dir mittlerweile anbieten mit deinem Erfolgssystem und so weiter. Das hat sich zwar alles schon auch sehr in die Casual-Richtung geschoben, also extrem sogar, aber das ist halt wirklich so. Du hast einfach einen Umfang. Du kannst dich da wirklich verlieren. Und du bezahlst halt wirklich dafür, dass das immer läuft, dass du das immer zur Verfügung stehen hast. Klar, Blizzard interessiert den Einzelnen gar nicht. Die sind so verwöhnt. Die sitzen auf ihrem hohen Thron mit ihrem MMO, weil es halt einfach zurzeit das einzige MMO ist, was wirklich extrem viel, extrem gut sich verkauft hat. Und scheißen auf ihre Community teilweise. Aber es ist halt wirklich... Und du bezahlst halt dafür, dass du... Wenn ich einmal so ein Add-on kaufe und im Monat die 13 Euro bezahle, dann kriegst du aber in einem Jahr nochmal 4-5 Content-Patches, die halt das Spiel nochmal komplett erweitern. Ja, okay, das macht Sinn, nur wie könnt ihr, oder was wollt ihr denn da sagen, wie wollen die dann so ein COD Online am Leben halten? Weil da kannst du ja, also was mir jetzt einfällt, sind neue Maps, neue Waffen. Ich könnte mir auch sowas vorstellen, die machen das so, die bringen jedes Jahr ihr Call of Duty. Und dann sagen sie, entweder machen sie so, für $80 könnt ihr alle Map Packs kostenlos runterladen, die für das Spiel erscheinen. Oder die machen es halt so, ihr bezahlt $60, müsst aber dann ein Abonnement machen für ein Jahr oder so. Und dann kriegt ihr alle Map Packs kostenlos. Sowas in die Richtung. Dann hast du kein separates Spiel, kannst aber trotzdem jährlich deine Dings machen. Naja, es ist also. Das mit dem COD Online ist schwierig, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die unendlich immer wieder neue Waffen da reinschieben. Es wird irgendwann, ich weiß nicht, es geht halt nicht wie in einem MMO, es geht halt nicht wie in einem Rollenspiel, wo du sagst, wir erhöhen jetzt die Levelgrenze oder sowas. Was, ich weiß nicht, das bringt irgendwann nichts, das ist irgendwann dämlich oder was wollen die denn da immer wieder für neue Waffen? Irgendwann können sie halt das Schießgewehr nicht mehr neu erfinden. Willst du da wieder mit Pfeil und Bogen anfangen irgendwann oder was? Ich weiß nicht. Ich meine nur, dass das vielleicht auch irgendwann... Ja, selbst neue deswegen Maps sage ich ja auf einer jährlichen Basis, dass ja. Man nicht unbedingt Selbst Maps brauchen ja eine gewisse Zeit und Arbeit. Ja. Und dann kristallisiert sich ja doch irgendwie recht schnell raus, was die beliebtesten Maps sind. Ja. Die werden dann immer und immer wieder gespielt. Ja, wenn es überhaupt geht, wenn es nicht so randommäßig ist, wie es jetzt ist. Ja. Das ist halt auch dann die Frage, wie wollen sie das Matchmaking-System so lassen? Also, weil dann kann ich mir das auch nicht wirklich vorstellen, wenn ich dafür Geld bezahlen soll, dass ich das online spiele, dann will ich auch wirklich einstellen können, welche Map ich spiele, unter welchen Bedingungen und so weiter. Also, dann will ich nicht hier irgendwo nur so ein Pool angeboten bekommen, wo ich reinjoinen kann und das nächste offene bekomme. Egal, und ich halt nicht wirklich Kontrolle darüber habe, welche Maps ich spiele und so weiter. Ja. Das ist aber alles, ja, das ist ja noch gar, das noch weit in der Ferne. Da muss man halt abwarten, wie es ist. Sich vorstellen und was wir dann vorgesetzt bekommen. Ja. Ich meine, es läuft jetzt auch gut, wenn sie die Map Packs für sonst was anbieten. Das ist gefährlich. Ja, das ist es ja. Das also ist keine, naja. Gut. Ist eine ganz andere Diskussion. Ja, was noch? MMO, da hatten sie ja Star Wars. Knights of the Old Republic. Gab es ein bisschen was Neues, aber auch nicht so wild. Ja, die Trailer war nicht schlecht. Ja, ich finde es halt geil, wie die ist. Also bei diesen, gerade bei solchen Trailern ist es irgendwie geil, wie wenig so ein Trailer mit dem Spiel zu tun hat. Ja. Weil da kann ich mir den Trailer angucken, hat mal Spaß und dann. Ja, das stimmt, der Trailer hat halt wenig mit dem Spiel zu tun. Weil der ist im Endeffekt absolut nicht repräsentativ. Das stimmt natürlich. Die CGI-Grafik und so weiter sieht da immer extrem awesome aus. Das ist ja genauso bei den ganzen Blizzard-Dingern. Hm. Also wenn ihre CGI-Trailer. Und dann, da gehst du ja in die Knie, das sind ja Dinger, und wenn du dann aber Warcraft oder ja, also WoW dagegen siehst, da. Weil deshalb sehe ich eigentlich keinen Grund wegen so einem CGI-Trailer auf das Dorf. Nee, aber die haben ja auch noch neues Gameplay-Zeug. Ja, das schon. Ich meine jetzt nur, wenn die jetzt nur so einen CGI-Trailer zeigen, weil im Spiel ist ja dann irgendwie Rechtsklick. Ja, das stimmt. Ja. Im Spiel, also man sieht das ja auch bei den Star Wars Knights of the Old Republic, sieht man auch ganz deutlich, dass es nicht so ist, wie es im CGI-Trailer angekündigt wird und so weiter. Ja, also, ja. Da gehört dann immer wieder noch eine ganze Menge Fantasie dazu, dass das zu solchen Bildern irgendwann mal wird. Obwohl ich sogar sagen muss, dass der allererste CGI-Trailer von den Dingen mir. Oh ja. Weil das, was er gefallen hat. Oh ja, ich glaube, der hat viel mehr Gänsehaut-Feeling gebracht, als der jetzt. Ja, der hat viel mehr Star Wars-Atmosphäre. Der hat viel mehr den Boah-Effekt gehabt, irgendwie dieses. Ja, das, also dachte ich mal, so hätten die. Der ist viel mehr eingeschlagen. So hätten die neuen Filme aussehen müssen. Ja. So ging das. Ja. Was vielleicht noch interessant ist in Bezug auf 3D. Wir springen hin und her. Der Chef von EA hat mal kurz ein Interview bekannt gegeben, dass er sich auch sehr gut vorstellen könnte, dass für 3D-Spiele extra Geld zu verlangen, also einen Aufpreis. Genau, mit 10 Dollar mehr oder so. Mhm. Also dann in die Kinorichtung. Ja, das ist. Kann ich mir auch gut vorstellen. Kann ich mir nicht gut vorstellen, dass ich das dann bezahle. Oder dass ich das bezahle. Kino bezahlst du es auch. Ja, aber Kino. Naja, aber es ist trotzdem ein Unterschied. Also. Und im Kino, wie oft haben wir das im Kino bezahlt? Zweimal? Zweimal. Was waren die letzten Filme, die ich im Kino gesehen habe? Iron Man, ja, nicht in 3D. Schade. Alice und Avatar habe ich auf 3D im Kino gesehen. Und ich muss sagen, also Alice, finde ich, lohnt sich nicht. Also da kann ich mal in 2D angucken, den Film. Ja, ich fand jetzt Alice nicht schlecht, aber das stimmt schon. Und ich denke, wenn du da bedenkst, dass ein Spiel heutzutage schon recht teuer ist, wenn du es neu kaufst. Und wenn darauf nochmal 10 Euro oder 10 Dollar oder wie viel auch immer kommen sollen, dann denke ich bei solchen Spielen doch nochmal viel, viel mehr nach, als wenn ich sage, ich gehe mal einmal im Monat in einen Kinofilm, mich halt mal 3 Euro mehr kostet. Halt nicht mal einmal im Monat. Ja, nicht mal einmal im Monat. Ich gehe ja wirklich nur zu ausgewählten Filmen ins 3D. Ich meine, ich brauche kein Street Dance 3D. Dafür bezahle ich keine 20 Euro, also keine 10 Euro Kinogebühr oder Kinokarte. Und bei den Spielen wird es dann noch viel schlimmer, wenn die dann halt deswegen teurer werden, nur weil da vorne auf einer Packung 3D steht, dann muss ich es halt sagen, dann sage ich wahrscheinlich wesentlich schneller, na, dann lasse ich es halt sein. Weil ich denke nicht, dass mich das so vom Hocker reißt. Ich finde den ganzen 3D-Boom sowieso noch bisher nicht wirklich bei mir angekommen. Ja, nachvollziehbar. Ich sehe es auch nicht. Ja doch, die sind halt, die denken jetzt irgendwie. Weil ich werde mir jetzt auch keinen neuen Fernseher kaufen. Ich bin davon nicht wirklich überzeugt von den ganzen Mist. Naja, ist egal. Ja, klar. Sony scheint ziemlich überzeugt davon zu sein. Die pumpen ja ganz schön viel Geld rein für ihre Weltmeisterschaftswerbung 3D-Fernseher. Ja. Ja. Die haben ihre E3-Pressekonferenz, was sie da. Die haben halt, es kommen jetzt irgendwie auch echt seltsamerweise extrem viele neue Spiele in 3D. Also selbst das Mortal Kombat kommt in 3D. Das hast du mir vorhin erzählt mit denen. Da siehst du nämlich auch wieder, dass das 3D halt nicht nur so ein positives Seiten hat, weil das reduziert halt die Bildqualität dann doch wieder. Die hatten halt mal gesagt, dass es, wenn sie es, die haben Mortal Kombat so programmiert, dass es auf 1080p in 2D läuft, Und das bedeutet dann, wenn die das, die haben jetzt so ein Credo, wenn das 1080p in 2D läuft es in 720p ohne Problem in 3D. Das bedeutet auch noch lange nicht, und das haben wir noch nicht richtig verkündet, ob das der normale Spieler in 1080p bekommt in 2D. Und dann hatten die immer so eine ganz komische Bemerkung bei der Sony-Pressekonferenz, dass auf Gran Turismo ist ja wird jetzt auch in 3D kommen. Allerdings sind beide Versionen auf der Blu-ray mit drauf, wo ich irgendwie noch gar nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Weil das macht dann irgendwie noch weniger Sinn, wenn es dann zwei verschiedene Versionen sind. Das war dann einfach nur so ein, ja. Ja, und daran, also man kann sich es halt schon so vorstellen, die brauchen ja im Prinzip halt zwei Bilder, die nahezu gleichzeitig kommen. Und das ist halt doppelte Berechnungslast im Prinzip für die Konsolen. Ja, Und da kann man sich schon vorstellen, dass da dann wieder andere Dinge drunter leiden. also das ist Wenn das jetzt auch 3D dass das kommt. Spiel in 2D in 3D auf der Konsole Ja. auf den Ding drauf ist, ist ja eigentlich, müsste eigentlich, Nee, das meinte ist ich eigentlich klar. Also nur kommt, wenn das Spiel dann doppelt drauf wäre, das wäre Ach seltsam. so, ja, okay. Nee, ich meinte halt das, was vorher mit den Grafik, also mit der Auflösung und so weiter, das ist halt wirklich. Ich meine, willst du dann wirklich nur, damit es 3D ist, Verluste haben an der Grafik? Ich weiß nicht, das gefällt mir irgendwie gar nicht. Muss ich schon so sagen. Ich hätte da lieber ein schönes 1080p und Ja, fertig ist. auf jeden Fall. Sauberes, klares Bild. Sauberes, klares Bild und HD und nicht hier. Nur das ist nur Hauptsache 3D und Scheiß drauf. Das ist irgendwie nice. Naja. Ja, nee. Ja. Bin ich schon der Meinung, bisher hat mich das halt nicht so überzeugt. Es kommt halt so Was? richtig, so, irgendwie so recht aggressiv und gewollt. Du müsst jetzt irgendwie 3D-Fernseher kaufen, damit jetzt hier Am besten noch ein Sony. Das beste Spielerlebnis hast. 1000 Euro. Ja, nee. Und Brillen. Ja, Brillen, 450 Dollar. Gute Idee. Ja, was gab's noch? Aber ich habe halt noch ganz kurz abschließend eigentlich doch schon ein bisschen Angst, dass sie das in der neuen Konsolengeneration dann extrem pushen. Also jeder. Ja, das kann schon sein, das stimmt. Das. Ja, das ist schon Standard ist. Ja, das meinte Sebastian. Ja, sowas halt. Ja. Es kann Standard sein, du kannst eigentlich nur hoffen, dass sie da noch standardmäßig 2D-Version anbieten. Ja, du kannst nur hoffen, dass es Ja. auch noch rundwärtskompatibel ist. Weil sonst hast du ja so gut So, auch gerade gezogen. also wir müssen jetzt langsam mal Ach, zum wir Ende müssen noch kommen. nicht zum Doch, Ende kommen. Wir haben wir noch eine müssen, doch, wir müssen Viertelstunde. zum Ende kommen. Markus hat gesagt, Oh, ihr seid eine Lust. Wir müssen zu Ende kommen, Philipp. Ach, wir müssen nicht zu Ende kommen. Ich wollte noch was. Ja, nee, erzähl doch noch was. Ja, erzähl noch was. Komm. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt will er nicht mehr. So viel Zeit haben wir noch. Dieses Assassin's Creed, habt ihr euch das angeschaut, wie das mit dem Multiplayer und so funktioniert? Ja, das fand ich sogar recht interessant. Das hat Ja. mich an irgendwas erinnert, aber ich weiß nicht mehr was. Erklärt mal, ich hab's mir nicht angeguckt. Hast du es nicht angeguckt? Nee, erklärt mir was. Hast du gar nichts von dem neuen Assassin's Creed angeschaut? Von den Die CGI-Trailer und so, was da gab? Oder das Nee, Gameplay? weil das soll jetzt irgendwie nur Multiplayer sein. Das ist Nö, das gibt auch eine neue Kampagne. Aber das ist eher so ein Spin-off. Das ist kein Assassin's Creed Ja, 3. nee, das ist kein Assassin's Creed 3, aber das ist halt so ein anderes bisschen. Es führt die Geschichte halt weiter von dem Assassin's Creed 2. Ja, der erklärt mal. Markus. Ja, der Multiplayer war so ein Katz-Maus-Spiel. Du hast irgendwie eine bestimmte Umgebung und hast rechts oben, also das war der eine Modus, rechts oben ein Bild von jemandem und den musst du umbringen. Und deine Mitspieler haben mindestens einer ein Bild von dir. Und ihr müsst euch dann halt suchen und halt möglich, du darfst halt nicht. Natürlich nicht, damit du dich jetzt voll in der Stadt aufmerksam machst, darfst halt nicht so irgendwie an den Band rumspringen, weil sonst sieht dich halt jeder und jeder wird auf dich aufmerksam. Du musst halt relativ unauffällig versuchen, den anderen dann umzubringen. Das ist eigentlich eine recht interessante Idee. Ja, okay. Fand ich zumindest. Ich fand's auch recht interessant. Also, es hat Ob mir das denn wirklich so gut funktioniert und ob das nicht vielleicht langweilig ist, wenn du dann ewig suchst oder. Das müssen Obwohl wir sowas, selber es war halt so, das waren so die alten Splinter Cell-Teile, die es da gab. Da gab es auch so eine, in solche Ja? Richtungen. Ja, es gab früher sowas, da musstest du so EMP oder irgendwelche Batterien klauen, im Prinzip war das. Und da hast du halt auch Du hattest NPCs und halt immer den feindlichen Agenten und hast dich da so durch Laserschranken und so weiter, und wenn du halt zu viel Aufmerksamkeit, da wusste natürlich dein Gegner genau, wo er auf dich warten muss und so weiter. Also es sah schon ein bisschen, und das hat eigentlich, also mir hat das, die haben die alten Splinter Cell Teile in dem Multiplayer dann auch schon viel Spaß teilweise gemacht und kann mir das durchaus auch bei dem Assassin's Creed vorstellen. Und die haben jetzt einen vollwertigen Singleplayer damit drin. Ja, eigentlich dachte ich schon. So, ich schätze mal, das ist halt nicht so ganz aufwendig wie die anderen Teile, aber ja, du hast obwohl, halt was man so von der ersten Mission gesehen hatte, also oder was das war, die hatten halt so ein Ingame, wo du dann so in der Stadt, wo die Stadt angegriffen wird von den Templern und so weiter, und das sah jetzt schon nicht unbedingt so schlecht aus. Klar, muss man abwarten, welchen Umfang die da mitliefern. Ja, weil mich hat vielleicht, vielleicht vergleichbar mit dem New Vegas von Fallout. Ja. Von der vom Konzept, also von der Art, wie der zweite Teil bzw. dritte Teil von Fallout miteinander, mit diesem Teil jetzt zusammenhängen, ungefähr vielleicht. Ja. Naja, also ich fand ja Assassin's Creed 2 immer noch mit der großen Überraschung des letzten Jahres, also für mich persönlich. Ja. Ja, vielleicht da mal reingucken. Ja, na gut, dann sag ich mal, schließen wir das jetzt erstmal hier ab. Das. Okay. Dann, bis nächste Woche. Ja, vielleicht können wir noch sagen, der iTunes-Link sollte bald oben sein. Ja, also, dann müssen wir oben sein. Dann ist das iTunes wieder und dann funktioniert. Das mach, schreiben wir dann mit rein. Das können wir eigentlich lassen. Ja. Okay. Okay, dann bis nächste Woche. Ja, gut, tschüss.